Einer der Großmeister des Elektro, der heute noch aktiv ist, Mantronics mit Who Is It? Meines Wissens einer der ersten Künstler innerhalb der Elektro-Szene, der mit dem heute weit verbreiteten Harddisk-Recording mit all seinen Effektmöglichkeiten und Sounds damals schon arbeitete. Mitte bis Ende der 80er kam dann die große Hip-Hop- und Rap-Welle, beziehungsweise Rap- und Hip-Hop-Welle, wo dann das gesprochene Wort mehr die Oberhand gewann, während sich der Elektro-Sound mehr und mehr in die Clubs verzog. Beispiel des späten End-80er-Elektro-Sounds ist das gnadenlose Feel My Bass von DJ Matrix.